wollen keine Hippie-Ideologie, keine Rockerschläger, Manie, kein Disco gehopst und kein Papatu, keine Ehre, keinen Ruhm, keine Gesellschaft, wo Geld nur zählt, keine Regierung, Kapital nur gewählt, wo Vollidioten Gesetze beschließen und Bullen auf Verkehrsende schießen. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Wir wollen keine Hippie-Ideologie, keine Rockerschläger, Money, kein Disco-Gehopse und kein Papatu, keine Ehre, keine Ruhm, keine verstaubten Traditionen, kein Betonklotz zum Wohnen.